Ich lag mit meinen Leuten ungefähr vor dem großen Gemeindebau Wiedholzhof Geiselbergstraße. Als das Schießen verstummte, dachten wir, dass nun der Angriff losgehen werde. Aber wir hatten den Mut unserer Gegner überschätzt. Plötzlich hinter uns eine ungeheure Explosion, der ein Ziegelsteinregen und eine braungraue Rauch- und Staubwolke unmittelbar folgten. Artillerie. Das Militär glaubte, den großen Wiedholzhof von uns besetzt und beschoss das von seinen Bewohnern nicht geräumte Arbeiterwohnhaus mit 10 oder 12 Zentimeter Granaten aus Minenwerfern vom Engplatz aus. 2 Stunden lang hielten wir dem Feuer stand, das ja auf uns nur moralisch einwirken konnte, da das Militär unsere eigentliche Stellung nicht fand. Aber als wir nun auch in der Flanke von der Grillgasse aus angegriffen wurden, gab ich den Befehl, gegen die Braunhubergasse zurückzugehen. Mit noch 4 Genossen deckte ich den Rückzug. Mehr als 2 Stunden lang hatten wir 33 Mann einen Bataillon Militärstand gehalten. In der Braunhubergasse wehrten sich die Schutzbündler heldenmütig gegen eine vielfache Übermacht. Noch waren sie nicht umzingelt, noch rasselte von Zeit zu Zeit das Maschinengewehr Schindelkass, aber es konnte nicht mehr lange dauern, dann musste auch diese letzte Position geräumt werden. Es zeugt nur von der Zähigkeit und Tapferkeit der Simmeringer Genossen, dass sie noch bis 10 Uhr abends aushielten und erst dann durch die Gärten und Felder in der Richtung auf Schwadorf flüchteten.